Mose berief also alle Israeliten und sagte zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen in Ägypten dem Pharao und all seinen Knechten und seinem ganzen Lande hat widerfahren lassen. Die großen Machterweise, die du mit eigenen Augen gesehen hast, jene großen Zeichen und Wunder. Aber bis auf den heutigen Tag hat euch der Herr keinen Geist zum Erkennen, keine Augen zum Sehen und keine Ohren zum Hören gegeben. Und doch habe ich euch 40 Jahre lang in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind an euch nicht zerfallen und deine Schuhe haben sich an deinen Füßen nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot zu essen gehabt und keinen Wein und kein starkes Getränk getrunken, weil ihr erkennen solltet, dass ich der Herr euer Gott bin. Als ihr dann in diese Gegend gelanget, zogen Sihon, der König von Hesbon, und Og, der König von Basan, uns zum Kampfe entgegen. Aber wir schlugen sie und eroberten ihr Land und gaben es dem Stamme Ruben und Gad und dem halben Stamme Manasse zum Erbbesitz. So beobachtet denn die Bestimmungen dieses Bundes und befolgt sie, damit ihr bei allen euren Unternehmungen glücklichen Erfolg habet. Ihr steht heute allesamt vor dem Herrn, eurem Gott. Eure Stammeshäupter, eure Richter, eure Ältesten und Obermänner, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Weiber und die Nicht-Israeliten, die sich bei dir inmitten deines Lagers befinden, von den Holzhauern an bis zu den Wasserträgern bei dir, damit du in den Bund mit dem Herrn, deinem Gott, und zwar in seinen mit Verfluchungen verknüpften Vertrag eintretest, den der Herr, dein Gott, heute mit dir schließt, weil er dich heute zu seinem Volke einsetzen und er dein Gott sein will, wie er dir zugesagt und wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Aber nicht mit euch allen schließe ich diesen Bund und diesen Fluchvertrag, sondern sowohl mit denen, die heute hier mit uns vor dem Herrn, unserem Gott, stehen, als auch mit denen, die heute nicht mit uns hier zugegen sind. Ihr wisst ja selbst, wie wir im Lande Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Völker gezogen sind, die ihr durchzogen habt. Und ihr habt ihre Scheusale und Götzen von Holz und Stein, Silber und Gold gesehen, die es bei ihnen gibt. Dass nur ja kein Mann oder Weib, kein Geschlecht oder Stamm sich unter euch befinde, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Völker zu dienen. Dass sich unter euch nur keine Wurzel finde, die Schierling und Wermut als Frucht hervorbringt. Niemand, der, wenn er die Worte dieses Fluchvertrags vernimmt, dann sich in seinem Herzen glücklich preist, indem er denkt: Gut wird es mir gehen, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Das würde zur Folge haben, dass alles, das bewässerte Land mitsamt dem Trocknen hinweggerafft würde. Einem solchen Menschen wird der Herr nicht verzeihen wollen, sondern alsdann wird der Zorn und Eifer des Herrn gegen den betreffenden Mann lodern, und alle Flüche, die in diesem Buche aufgezeichnet stehen, werden auf ihn einstürmen. Und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unheil aussondern, wie es allen Flüchen des Bundes entspricht, der in diesem Gesetzbuche aufgezeichnet steht. Die späteren Geschlechter aber, eure Kinder, die nach euch erstehen werden, und die Ausländer, die aus fernen Ländern kommen werden, fragen, wenn sie die Unglücksschläge und Krankheiten sehen, mit denen der Herr dieses Land heimgesucht hat, den Schwefel und das Salz. Eine Brandstätte wird sein ganzer Boden sein, so dass er nicht besät wird und nichts sprossen lässt und keine Pflanze darin aufkommt. Eine Verwüstung wie die von Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim, die der Herr in seinem Zorn und Grimm dem Untergang preisgab. Ja, alle Völker werden fragen: Warum hat der Herr diesem Lande solches Geschick widerfahren lassen? Welchen Grund hat diese schreckliche Zornesglut? Dann wird man antworten: Das ist die Strafe dafür, dass sie den Bund mit dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen geschlossen hatte, als er sie aus dem Lande Ägypten herausführte, und dass sie dazu übergegangen sind, anderen Göttern zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen, vor Göttern, die ihnen vorher unbekannt gewesen waren und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Daher ist der Zorn des Herrn gegen dieses Land entbrannt, so dass er den ganzen Fluch, der in diesem Buche aufgezeichnet steht, über das Land hat kommen lassen. Darum hat der Herr sie im Zorn und Grimm und in gewaltiger Erbitterung aus ihrem Lande herausgerissen und sie in ein anderes Land geschleudert, wie es heutigen Tags der Fall ist. Das noch Verborgene steht beim Herrn, unserem Gott, aber das bereits offenbar Gewordene ist für uns und unsere Kinder in alle Ewigkeit bestimmt, damit wir alle Vorschriften dieses Gesetzes erfüllen. Wenn nun alle diese Worte, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgetragen habe, bei dir eintreffen werden, und du es unter allen Völkern, unter die der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat, zu Herzen nehmen wirst, und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus allen den Völkern sammeln, unter die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine verstoßenen Söhne sich auch am Ende des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich doch von dort sammeln und von dort zurückholen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen hatten, damit du es wieder in Besitz nehmest, und er wird dich glücklicher und zahlreicher werden lassen als deine Väter. Und der Herr wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebest, um deines Lebens willen. Und der Herr, dein Gott, wird alle jene Flüche über deine Feinde und deine Widersacher hereinbrechen lassen, die dich verfolgt haben. Du aber wirst wiederum den Weisungen des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute zur Pflicht mache. Dann wird der Herr, dein Gott, dir Überfluss an Guten bei allem, was du unternimmst, verleihen, durch Kindersegen, durch reichen Viehbesitz und Ertrag deiner Felder. Denn der Herr wird zu deinem Heil wieder Freude an dir haben, wie er an deinen Vätern Freude gehabt hat, wenn du den Weisungen des Herrn deines Gottes gehorchst, so dass du seine Gebote und Satzungen beobachtest, alles, was in diesem Gesetzbuche aufgezeichnet steht, wenn du dich von ganzem Herzen und ganzer Seele zum Herrn deinen Gott bekehrst. Denn dieses Gesetz, das ich dir heute gebiete, ist für dich nicht zu schwer und nicht unerreichbar. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es zu holen und zu verkündigen, damit wir es befolgen können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer wird für uns über das Meer hinüberfahren, um es zu holen und zu verkündigen, damit wir es befolgen können? Nein, ganz nah ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen hast du es, so dass du es befolgen kannst. Bedenke wohl, ich habe dir heute Leben und Glück und andererseits Tod und Unglück zur Wahl vorgelegt. Was ich dir heute gebiete ist, den Herrn deinen Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und Satzungen und Verordnungen zu beobachten, damit du am Leben bleibest und zahlreich werdest, und der Herr, dein Gott, dich segne in dem Lande, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz sich abwendet und du ungehorsam bist und dich dazu verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so kündige ich euch heute schon an, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet. Ihr werdet alsdann nicht lange in dem Lande wohnen bleiben, in das du jetzt über den Jordan ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ich rufe heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch an. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle denn das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn deinen Gott liebst und seinen Weisungen gehorchst und fest an ihm hältst. Denn davon hängt dein Leben und die Dauer deiner Tage ab, während derer du in dem Lande wohnst, dessen Verleihung der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Da ging Mose daran, folgende Worte an ganz Israel zu richten und sagte zu ihnen: Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich vermag daher nicht mehr den Anforderungen meines Amtes zu genügen. Auch hat der Herr zu mir gesagt, du sollst den Jordan da nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, wird selbst an deiner Spitze hinüberziehen. Er selbst wird diese Völker vor dir her vernichten, dass du ihr Land in Besitz nehmen kannst. Josua wird an deiner Spitze hinüberziehen, wie der Herr geboten hat, und der Herr wird mit ihnen verfahren, wie er mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter, und mit ihren Lande verfahren ist, die er vernichtet hat. Wenn der Herr sie aber in eure Gewalt gegeben hat, sollt ihr mit ihnen genau nach der Weisung verfahren, die ich euch gegeben habe. Seid mutig und stark, fürchtet euch nicht und seid ohne Angst vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, zieht selbst mit dir, er wird dir seine Hilfe nicht versagen und dich nicht verlassen. Dann berief Mose den Josua und sagte zu ihm in Gegenwart aller Israeliten: Sei mutig und stark, denn du sollst mit diesem Volke in das Land kommen, dessen Besitz der Herr ihren Vätern zugeschworen hat, und du sollst es als Erbbesitz unter sie verteilen. Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird mit dir sein, wird dir seine Hilfe nicht versagen und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei ohne Angst. Dann schrieb Mose dieses Gesetz nieder und übergab es den Priestern, den Leviten, welche die Lade mit dem Bundesgesetze des Herrn zu tragen hatten, und allen Ältesten Israels. Mose gab ihnen dabei folgenden Befehl: Nach Ablauf von 7 Jahren, zur festgesetzten Zeit des Erlassjahres am Laubhüttenfeste, wenn ganz Israel sich einfindet, um vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte zu erscheinen, die er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel vorlesen, so dass alle es hören. Lass das Volk, die Männer und die Frauen und Kinder, auch die Fremdlinge, die bei dir in deinen Ortschaften wohnen, sich versammeln, damit sie es hören und kennenlernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und alle seine Bestimmungen dieses Gesetzes gewissenhaft befolgen. Auch ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, während der ganzen Zeit, die ihr in dem Lande leben werdet, in das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Hierauf sagte der Herr zu Mose: Siehe, die Zeit ist für dich herbeigekommen, dass du sterben musst. Rufe Josua und tretet in das Offenbarungszelt, damit ich ihn in sein Amt einsetze. Da gingen Mose und Josua hin und traten in das Offenbarungszelt. Und der Herr erschien im Zelte in einer Wolkensäule, und die Wolkensäule blieb am Eingang des Zeltes stehen. Da sagte der Herr zu Mose: Siehe, du bist im Begriff, dich zu deinen Vätern zu legen. Dann wird dieses Volk sich daran machen, mit den fremden Göttern des Landes, in das es jetzt einzieht, in seiner Mitte Abgötterei zu treiben. Es wird mich dann verlassen und den Bund mit mir, den ich mit ihnen geschlossen habe, brechen. Da wird dann mein Zorn gegen sie zu jener Zeit entbrennen, und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Dann wird es der Vernichtung anheimfallen, und viele Leiden und Drangsale werden es treffen. Da wird es dann zu jener Zeit sagen: Haben diese Leiden mich nicht deshalb getroffen, weil mein Gott nicht mehr in meiner Mitte ist? Ich aber will dann zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen wegen all des Bösen, das dieses Volk verübt hat, indem es sich anderen Göttern zuwandte. Und nun schreibt euch das nachfolgende Lied auf und lehre es die Israeliten. Leg es ihnen in den Mund, damit dieses Lied mir als Zeugnis gegen die Israeliten diene. Denn ich werde sie allerdings in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, das von Milch und Honig überfließt. Aber wenn sie dann essen und satt und fett geworden sind, werden sie sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, mich aber verwerfen und den Bund mit mir brechen. Wenn dann viele Leiden und Drangsale sie treffen, so wird dieses Lied, denn es wird im Munde ihrer Nachkommen unvergessen fortleben, Zeugnis gegen sie ablegen, dass ich ihr Sinnen, womit sie schon heute umgehen, gekannt habe, ehe ich sie in das Land habe kommen lassen, das ich ihnen zugeschworen habe. So schrieb denn Mose dieses Lied an jenem Tage auf und lehrte es die Israeliten. Josua aber, dem Sohne Nuns, gab der Herr folgenden Befehl: Sei mutig und stark, denn du sollst die Israeliten in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich selbst will mit dir sein. Als nun Mose dieses Gesetz nach seinem Wortlaut vollständig bis zu Ende in ein Buch geschrieben hatte, gab er den Leviten, die die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn zu tragen hatten, folgenden Befehl: Nehmt dieses Gesetzbuch und legt es neben der Bundeslade des Herrn eures Gottes nieder, damit es dort zum Zeugnis gegen euch diene. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Seht, wenn ihr schon jetzt, während ich noch als Lebender unter euch weile, widerspenstig gegen den Herrn gewesen seid, wie viel mehr wird es da nach meinem Tode so sein? Versammelt alle Ältesten eurer Stämme und eure Obermänner bei mir, damit ich ihnen diese Worte laut vorlese und den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen sie anrufe. Denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tode ganz verwerflich handeln und von dem Wege abweichen werdet, den ich euch zur Pflicht gemacht habe. So wird denn schließlich das Unglück über euch hereinbrechen, weil ihr tun werdet, was dem Herrn missfällt, indem ihr ihn durch euer ganzes Tun zum Zorn reizt.